Und jetzt 30 Minuten Marabu-Musik. Nur auf Radio Marabu. Marcel Fischer hier zu Gast, Nordwitter aus Berlin. Because of you, the tears dead in my eyes will freeze until I'm blind. The ice, a gift from you. Because of you, the scratches on my face will never be erased by someone else's warmth. Because of you, the winter feeds my heart, while summer blows and burns my disappearing youth. My love is done. Nancy und damit sind 30 Minuten Nonstop Marabu eröffnet. Ihr habt richtig gehört, Lord Litter aus Berlin ist da. Er ist nicht nur Marabu-DJ und Host der Berliner Shared Night, er ist auch ein großer Musikfan und spielt in der nächsten Stunde mit mir etwas Musik. Wir machen weiter mit U2, Get On Your Boots. Das ist Europe's Alternative Music. Yeah. 30 Minuten Nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. At Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Big. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my ties. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from with OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's is blinding. Girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the Apple Eve. Caught up in the in crowd, now you're in style. And in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Auf Marabu. What's up, girlfriend? Something's going on. You got a look about you. Tell me what. Let the music play. He won't get away. Just get the groove and then he'll come back to you again. Let the music play. He won't get away. This groove he can't ignore. He won't leave you anymore. Alternative music. Established in 1984. You love me every day. Freudige Überraschung. In der vergangenen Woche schickte mir Annika-Line Trost aus Berlin eine E-Mail. Die neue Cobra-Killer-Platte ist fertig und hier ist sie on air auf Radio Marabu gewesen, Mr. Chang. Europe's Alternative Music geht weiter mit den Ravionettes aus Dänemark. Bang! Yeah. 30 Minuten Nonstop Marabu waren das. Unter anderem Montagabend 104.8 Osnabrück und Mittwochnacht via Radio Caroline. Skunk & Nancy haben wir gehört. U2, Jay-Z zusammen mit Alicia Keys. Jordan Sparks, sie hat Fine. Shannon's Let the Music Play gesampled. Hot Chip, Freeze, Cobra Killer und die Ravionettes. Afrikanisch wird's gleich. Radio Marabu. Established 1984. Täglich von 9 bis 10 Uhr, 23 Uhr bis 24 Uhr. www.kultradio.eu. Radio Marabu. Die Wahl, die Wahl, die Wahl. Merkel fährt nun doch keinen Opel. Wir fordern zu jeder Taufe einen Neuwagen, der sofort verschrottet werden muss. Und das bis nächsten Mittwoch. Zu jeder Taufe einen Neuwagen, der sofort verschrottet werden muss. Und das bis nächsten Mittwoch. Die Wahl, die Wahl, die Wahl. Radio Marabu. Mittwoch ist Marabu-Tag in Europa. Ab 0 Uhr britischer, ab 1 Uhr europäischer Zeit senden wir via Radio Caroline auf Astra sowie in diversen Kabelnetzen in Deutschland und Irland. Mittwoch in Europa. Immer via www.radio-marabu.de. Musik vom zweiten Album bieten Vampire Weekend kostenlos auf ihrer Homepage. Da sind wir dabei. Horchata. In December drinking Horchata. I'd look psychotic in a balaclava. Winter's cold is too much to handle. Pinch of crabs, a pinch at your sandals. Glasses at that Aranciada with lips and teeth to ask how my day went. Boots and fists to pound on the pavement. Here comes a feeling you thought you'd forgotten. Just to sit in sidewalks. Hot stuff. Klänge Blur, Out of Time. Und jetzt ist der Massa gut bei Kassa. Letztes Jahr war ich in Afrika. Im Dschungel war es dunkel, doch was sah ich da? Den Strut am Kopf und da bach die Kamera. Keine Wurst, Zombies, jetzt saß nah. Tja, ist der Massa gut bei Kassa, fliegt fürs Kassa nach. so der Safari-Gringo. Sein Gesicht war rosa wie ein Flamingo. Und es fragt seine Frau ihre Freizeit-Tarzan. Sag mal, wer malt denn die Neger so schwarz an? Tja, ha, ist der Massa gut bei Kassa, fliegt fürs Kassa nach Mombasa, ey. Afrika, Afrika, oh, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, oh, halt dein frommer Neger, schau, und es wird ein Trara. Das Hotel ist sehr feudal, mit Swimmingpool, ein 3-Sterne-Kral. Den ganzen Morgen sagt der flotte Otto. Mit geschwollenen Bäuchen, also muss das sein. Der Ober schenkt ihm einen Cocktail ein. Da fällt ein Fung und es war die Nummer 9. Das hat dem Opti den Urlaub vergelt. Tja, das ist der Reiz der dritten Welt. Ja, ist der Massa gut bei Kassa, fliegt fürs Kassa nach Mombasa, ey. Noch die EAV, die erste allgemeine Verunsicherung, intellektuelle Partyband aus den 80er Jahren Afrika. Intellektuell geht's jetzt nicht mehr weiter, aber mit Party. Party in the USA, hier ist Miley Cyrus. I hopped up the plane at LAX with a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame, excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. So I put my hands up to play my song. The butterflies fly away. I'm nodding in my head like yeah. Moving my hips like yeah. Club in my taxi cab, everybody's looking at me now. Like, who's that chick that's rocking kicks? She gotta be from out of town. So hard with my girls on around me. It's definitely not a Nashville party. Cause all I see is the letters. I guess I never got the memo. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the DJ drummed my favorite tune. And the Britney. And a Britney song was on. So I put my hands up to play my song. The butterflies fly away. Nodding in my head like yeah. Moving my

is AFN, serving American forces in Europe. AFN! Of course, this is AFN Berlin, AM and FM. We have the firm in there. Z104.9 FM, Würzburg. Hallo, hier ist Rainer Palmer, der Gründer von Radio Marabu. 1984. Alternative. Hi there, good people. This is Graham Gill, and a reminder, you're listening to the good sounds on Radio Marabu with the Marcel Fischer Show. Lord Litter kommt via Kultradio morgen, via 104.8 Osnabrück nächste Woche und via Caroline in der nächsten Stunde. Jetzt noch Paramore, brand new. Oh, I won't believe it, but if it's true.